bin ich individuell. Doch wenn ich dir mein Pfötchen gebe, gibt's ne Belohnung. Ich bin nicht stolz auf meine Hosen, doch mein Klee hat sich vermehrt. Wir sind Helden, denn hier wird sich nicht geschont. Bei mir ständig nicht der Juli, ich bin jederzeit begehrt. Sterne funkeln nicht um einen Silbermond. Ich bin der Sportbeutelkiller, das hat dir sehr gemacht. Ich nehm von den Reichen, damit jeder einen hat. Sportbeutelkiller, einfach und allein. Ich nehm von den Reichen und ich lass es niemals sein. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la. Ich brauche keinen Arzt, denn ich fühle mich nicht krank. Ich schaue weg, wenn mal die Muse nach mir sieht. Meine Hosen hängen alle und gebügelt schön im Schrank. Ich mach die Türe zu, sobald es bei mir zieht. Meine Lakaien müssen schuften, denn mir herrscht ein Turbostab. Der Kapanen wird zum Panda gesperrt. Dennoch Monsters brauchen Liebe, daran wird hier nicht gespart. Und die Schrottgrenze wird wieder mal verzerrt. Ich bin ein Sportbeutelkiller, das habt ihr's mir gemacht. Ich nehm von den Reichen, damit jeder einen hat. Sportbeutelkiller, einsam und allein. Ich nehm von den Reichen und ich lass es niemals sein. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ich fahr mit meinem Kitcar einsam kreise durch den Block. Wenn's zu blöde wird, dann fahr ich in den Puff. Oder male mir Skatoons, weshalb ich in der Ecke hock. Und dort lese ich den üblichen Pottermuff. Von mir sperrt man mich ab heute in den nächsten Rasterknast. Mich stört's nicht, wenn mal ein Blutdruck nach mir bellt. Mein ganzes Leben wurde in nur einem Augenblick verpasst. Doch wir sind Gottes beste Strandbankband der Welt. Ich bin ein Sportbeutelkiller, das habt ihr mir gemacht. Ich nehm von den Reichen, damit jeder einen hat. Sportbeutelkiller, einsam und allein. Ich nehm von den Reichen und ich lass es niemals sein. Ja.